schrecklich aus. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Halleluja. Oh, danke. Und er sehnt sich nach einer Begegnung mit dir. Von Herz zu Herz, von Geist zu Geist. Von deinem Inneren zu seinem Inneren. Er ist nicht zufrieden mit einem kurzen Hi, sondern er ist zufrieden, wenn du dein Herz einfach ihm öffnest. Dein Herz aufmachst und alle Barrieren fallen lässt, die da irgendwo noch waren. Oh, weil Gott hat uns nicht geschaffen mit Schutzmauern, wusstest du das? Mit Zäunen. Und Gott hat uns geschaffen mit einem weiten und offenen Herzen. Weil er hat ein weites und offenes Herz. Und er hat uns gemacht für die Gemeinschaft mit ihm. Wir sind gemacht, du bist gemacht, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Oh, Halleluja. Und zwar die schönste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Und die ist von Geist zu Geist. Weißt du, du kannst im Natürlichen Gemeinschaft haben und es ist schön, es ist super auch. Aber weißt du, auch wenn wir untereinander Gemeinschaft haben, ist es Gemeinschaft von Geist zu Geist, von Herz zu Herz. Und es macht glücklich. Und Gott möchte, dass du glücklich bist. Halleluja. Und wir sind glücklich, wenn wir in der Liebe uns niedersetzen und niederlassen. Weil er hat sich niedergelassen in der Liebe. Er ist die Liebe. Du wirst nie woanders Liebe finden. Wenn du noch so weit suchen würdest und viele suchen, nach Liebe, aber er ist der Einzige, der dir diese Liebe geben kann, nach der du dich wirklich sehnst. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, für deine Liebe und dass sie ausgegossen ist in unser Herz, die wir an dich glauben. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Herr. Und dass du jeden Einzelnen heute an dein Herz ziehst. Und zwar ganz tief. Und danke, Herr, dass alles wirklich abfällt. Alles, was noch irgendwie dazwischen war oder was irgendwie da war. Also er zieht dich tiefer. Das heißt in Offenbarung 3, er steht. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Halleluja. Du bist bestimmt, mit ihm zu essen, mit ihm innigste Gemeinschaft zu haben. Oh, danke Herr für deine innige Gemeinschaft, die wir mit dir haben. Mit dir zu essen und zu trinken und von dir zu essen. Und von deinem Lebenswasser zu trinken. Danke dir von ganzem Herzen, dass dein Lebenswasser fließt und dass es stark fließt, dass wirklich Ströme lebendigen Wassers da sind, fließen in unserem Inneren, weil dein Heiliger Geist in uns ist, auch bei euch am Livestream. Ströme lebendigen Wassers, sie fließen, oh, sie fließen. Halleluja, danke Herr. Danke, Herr, für eine Überschwemmung. Danke, heute Abend eine Überschwemmung deines Geistes. Oh, danke. Danke, Herr, dass du uns mehr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen auch die Überschwemmung. Halleluja. Danke. Danke, Herr. Danke. Weißt du, wir sind geboren worden, im Strom zu sein. Nicht neben dem Strom zu sitzen oder anzuschauen, wie andere in dem Strom sind. Und zu gucken, was machen die denn da so alles. Nein, wir sind bestimmt, du bist bestimmt, als Nachfolger Jesu, mitten im Strom zu sein. Und da ist es so richtig gut. Da ist Freude in Fülle, da ist Liebe in Fülle. Oh, da ist alles in Fülle, was du dir vorstellen kannst. Wir sind für die Fülle geschaffen. Unser Geist streckt sich immer nach Fülle aus, weil in unserem Geist ist die Fülle Gottes. Halleluja. Und auch unsere Seele möchte diese Fülle Gottes und wird erneuert, einfach um in dieser Fülle Gottes die ganze Zeit zu leben. Und unser Körper genauso. Alles in uns ist geschaffen, voll zu sein mit Gott. Oh, Halleluja. Weißt du, und heute ist wieder so ein Abend, wo wir es lernen, wo wir das einüben, diese Fülle Gottes, uns in der Fülle Gottes aufzuhalten und uns von der Fülle Gottes zu ernähren. Und er liebt es, wenn du so richtig zufasst und nimmst. Und dir das große Kuchenstück nimmst. Das Gute ist, wir sind für alle große Kuchenstücke da. Du kannst niemandem was wegessen und niemand anders kann dir was wegessen. Das ist richtig gut bei Gott. Halleluja. Und er gibt und er liebt es, wenn du nimmst. Er liebt es, wenn du von ihm nimmst. Weil es ist so, wenn wir nicht von ihm nehmen, werden wir irgendwo anders nehmen und das wird uns nicht zufriedenstellen. Das wird nicht diesen Hunger in unserem Innern, der in unserem Innern ist, stillen. Aber Halleluja, er stillt den Hunger und er stillt den Durst. Gerade jetzt, nimm von ihm und lass dich völlig erfüllen von ihm und seinem Geist. Aber wir danken dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart und dass du durch alle Zellen strömst, dass du durch unsere Seele strömst, dass du durch unseren Geist strömst. Und alles erneuerst. Weißt du, in seiner Gegenwart wird alles erneuert. Wirklich neu. Halleluja. Das heißt, wir sind neue Schöpfungen. Neue Schöpfungen. Das heißt, wir sind neu. Wir sind nicht mehr die Alten. Und das ist so wunderbar. Das ist so wunderbar. Weißt du, wenn du jemanden triffst von vor deiner Bekehrung zu Jesus, dann versuchen sie, den Alten, also zum Beispiel die alte Irina wiederzufinden, aber die ist schon mausetot. Die gibt's gar nicht mehr. Das ist so super. Und es ist genauso bei dir so. Juhu, diese alte, selbstsüchtige Natur, diese, ja, die ist einfach gestorben und begraben. Und hat ein, es gibt diese Stelle, ein schönes Begräbnis. Wir sollten ein schönes Begräbnis feiern. Und dann feiern wir unseren Herrn, der uns zu neuen Schöpfungen gemacht hat. Juhu! Sag mal, ich bin neu. Ganz neu. Brandneu und aktuell. Bist auch kein Auslaufmodell. Auch nicht mit 80. Das ist so wunderbar. Wir werden keine Auslaufmodelle, sondern wir sind immer brandneu. Und das macht der Geist Gottes in uns. Liebst du ihn? Oh, gib ihm echt mal einen Applaus. Herr, wir lieben dich, wir lieben deinen Geist. Er hat's erneuert. Der uns stark macht, wie wir es am Anfang gehört haben, der uns stark macht, der unseren ganzen Menschen ständig stärkt und gesund macht. Alles wird gesund. Denk nicht, wenn du noch irgendwas hast, dass es so bleibt, sondern Gesundheit manifestiert sich in dir durch den Heiligen Geist. Halleluja. Oh, Halleluja. Und ich hatte den Eindruck, jemand ist da und hast Probleme mit deinen Nägeln, in irgendeiner Weise mit deinen Nägeln. Ja. Gibt es. Genau, ist ja. Okay, kommst du? Mhm. Genau, komm nach vorne, wenn du Probleme hast mit den Nägeln. Gott möchte deine Nägel heilen. Streckt eure Hände aus. Herr, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen für Heilung der Nägel von Elke jetzt in dem Namen Jesus. Und ich sage, in Jesu Namen werden sie nicht mehr splittern, absplittern, nicht mehr einreißen, sondern ich rufe vollkommene Wiederherstellung und Heilung aus über deinen Nägeln in Jesu Christi Namen. Oh ja, empfang es, empfang es. Empfang jetzt vollkommene Heilung, Wiederherstellung für deine Nägel. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen und Amen. Wuhu. Yes. Wuhu. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Wer hatte noch ein Wort und du empfindest, Gott möchte, hast es drängen einfach, Gott möchte jemand heilen. Sei es in seiner Seele, sei es in seinem Körper. Gott, ich glaube, Gott möchte heute wirklich wiederherstellen. Mit seinen Strömen, mit seiner Heilungskraft. Halleluja. Ich hatte einen Eindruck, und zwar, dass jemand da ist und du hast Schmerzen hier von der Lendenwirbelsäule, also so, oder mittler, ja, doch so etwa Lendenwirbelsäule abwärts. Einfach, der zieht so runter oder sind Schmerzen da. Wen betrifft das? Hier, Lendenwirbelsäule. Bei dir? Okay. Auch? Okay. Kommt her. Und das Zweite, was ich noch hatte, war, ich habe irgendwie ein Myom gesehen, das Gott wegnehmen möchte. Ist da jemand da? Bei dir? Okay, komm, stell dich her. Halleluja. Du bist wegen, also bist Ordner, du bist nicht das Myom mehr, das dachte ich mir doch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Legst du ihm die Hand auf den Rücken? Genau. Halleluja. Danke, Jesus. Streckt eure Hände aus. Wir sind alle zusammen im Heilungsdienst. Das ist unser gemeinsamer Dienst. Er hat gesagt, heilt die Kranken. Halleluja. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, diese Schmerzen da von der Wirbelsäule abwärts, von der Lendenwirbelsäule abwärts, sie gehen jetzt raus in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Puh. Danke, Jesus. Halleluja. Oh. Machst du das? Nee. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Wegen was bist du auch? Auch wegen der Wirbelsäule. Ja. Bei dir war das mit dem Myom? Bei dir? War das mit dem Myom? Ja. Halleluja. Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus. Danke. Uff. Halleluja. Testet es übrigens gleich. Ich habe vergessen, ne? Test es gleich. Schau, was sich verändert hat. Wer spürt, dass die Schmerzen weniger geworden sind? Bei dir? Bei dir auch? Halleluja. Bei dir? Muss nur testen. Ha? Du hast noch in der Brustwirbelsäule. Das ist noch was zusätzlich. Aber in der Lendenwirbelsäule ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Dann gehen wir noch auf die Brustwirbelsäule. Geben wir Jesus mal die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, ja, da ist es. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, ja. Halleluja. Danke, Jesus, ja. Dieses Myom löst sich jetzt auch auf in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Herr, du hast es nicht umsonst gezeigt, Herr, sondern in deiner Gegenwart ist Auflösung für alles, was nicht zu dir gehört, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, ich gebe es weiter. Hat noch jemand einen Eindruck gehabt, was Gott heilen möchte? Dann komm einfach nach vorne. Schau im Geist. Und was du siehst, das möchte Gott heilen. Und frag dann nicht, habe ich mir das jetzt eingebildet? Weil wenn er dir was zeigt, dann will er das auch heilen. Ich habe einen Muskel gesehen. Und ich habe den Eindruck, irgendwie aufgrund von einer Sportverletzung oder Überanstrengung, dass jemand da ist, der Probleme hat, muskulär bedingt einfach. Bein. Jesu Namen, ich spreche jetzt rein in die komplette Muskulatur, in die Muskelfasern und in die Bänder, dass das, was jetzt einfach verkrampft ist durch das lange Sitzen, dass sich das jetzt löst, dass sich das jetzt lockert, in Jesu Namen, komplett lockert. Alles, die komplette Muskulatur von oben bis unten, jetzt. Danke, Jesus. Weil es gehört uns nicht, dass egal wie lange wir sitzen, irgendwelche Muskeln sich verkrampfen. Danke, Jesus, Halleluja. Danke, Jesus, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft, dass du sie neu erfüllst mit deiner Liebe. Halleluja. Mit deiner Vaterliebe, dass du sie völlig einhältst. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Gott heilt. Er liebt uns so sehr. Halleluja. Ich hatte noch, dass jemand angegriffen ist in der letzten Zeit mit Albträumen, also vermehrt einfach Albträume. Und Gott möchte dich echt davon freisetzen. Also Gott gibt auch manchmal einen Warntraum. Ich sage nicht, alle komischen Träume sind nicht von Gott, aber wo du merkst, es ist einfach mehr in der letzten Zeit. Und genau, es sind auch keine Träume von Gott, sondern genau, irgendwas Komisches, was dich ärgert. Jetzt Autorität über diese komischen Träume in Jesu Namen. Wir sagen jetzt Halleluja. Die hören auf, ich rufe einen Stopp über diesen komischen Träumen jetzt aus und ich setze die Träume Gottes jetzt frei. Für dich in Träume Gottes, Träume von Gott, Träume aus seiner Herrlichkeit, Träume von ihm. Oh, Träume von ihm. Halleluja. In Jesu Namen. An die du dich noch erinnern kannst, die aufschreiben kannst. Sei frei und los, sag auch, es gelöscht alles, was durch diese Träume da irgendwie war, einfach in Jesu Namen gelöscht. Und da kommt auch nichts davon zustande, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja, in Jesu Namen, wir nehmen Autorität über diese Macht der Albträume. Wir sagen, sei frei und los jetzt, sei frei und los in Jesu Namen, sei frei und los von diesen Albträumen. Ich setze jetzt Träume Gottes frei für dich, Träume aus seiner Herrlichkeit, Träume direkt aus dem Himmel, von ihm, vom Vater, vom Heiligen Geist, in Jesu Namen, göttliche Träume, göttliche Gegenwart, auch in deinem Schlafzimmer, seine Herrlichkeit, in Jesu Namen. Oh, danke Jesus, danke Jesus. Ausgelöscht auch alles, was war an komischen Träumen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Träume Gottes freigesetzt für dich. Halleluja. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Wer hatte noch einen Eindruck? Komm und sag es mir. Das habe ich jetzt noch nie gehabt. Ich habe das Wort Schreibblockade gehabt. Und ja, ich weiß nicht, ob jemand ein Buch schreiben will. Ich habe Texte gesehen, die geschrieben werden sollen, die kommen wollen. Oder ich weiß nicht was, ob es jemand betrifft. Schreibblockade. Schreibblockade. Da will Gott was freisetzen. Sarah, du hörst auch. Ja, ich sehe einfach Texte, die freigesetzt werden sollen. Vater, ich danke dir für das, was du hast, was kommen soll. Herr, ich danke dir für deine Kreativität, für deine Eindrücke, für deine Gedanken direkt vom Thron Gottes, Herr, das fließen soll, Vater. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Für Durchbruch, für Durchbruch, für Durchbruch, für Durchbruch, für Durchbruch, für Durchbruch, für Durchbruch. Keine Schreibblockade mehr, freier Fluss direkt vom Thron Gottes bis in ihre Finger hinein, bis aufs Papier, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Durchbruch, in Jesu Namen. Amen. Halleluja, du hattest noch einen? Also ich habe immer gehört, Magen. Ich glaube, dass Gott einen Magen heilen will, der nicht richtig arbeitet oder wehtut oder irgendwas in die Richtung. Ist da jemand da? Okay. Kann ich meine Hand drauf tun? Ich bete jetzt für diesen Magen, ich bete für die ganzen inneren Organe, dass sie zurückkommen in göttliche Schöpfungsordnung und dass alles, was da drin ist, was diese Magenschleimhaut reizt, dass das jetzt verschwindet in Jesu Namen, dass da göttliche Ordnung hineinkommt in all die Säfte, die im Magen sind, die zu fließen haben und all die, die zu viel fließen, kommen jetzt zurück in göttliche Schöpfungsordnung, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen. Halleluja, danke Jesus. Der Herr heilt Mägen. Oh, Halleluja. Hat der Herr dir auch noch was gesagt? Noch ein Eindruck. Danke, Jesus. Mein linker Fuß. Das ist mein linker Fuß Schmerzen eben in deinem linken Fuß, vor allen Dingen Knöchel. Oh, woher kommt es? Hattest du da einen Unfall? Nee, einfach so. Okay, also streckt eure Hände aus. Halleluja. Vater, wir danken dir jetzt für deine heilende Kraft, die in ihren Knöchel jetzt hineinfließt, in den ganzen Fuß. Und wir sagen jetzt, sei geheilt und schwill ab auch. In Jesu Namen schwillt alles ab jetzt. In Jesu Namen. Danke. Wir sagen, der ganze Fuß kommt jetzt in die Schöpfungsordnung Gottes. Und alle Schmerzen verlassen dich jetzt auch, dass du wieder laufen kannst ohne Schmerzen. Herr, ich danke dir für Laufen ohne Schmerzen. Sie gar nicht mehr an ihren Fuß denkt. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Von ganzem Herzen preisen wir dich für dein vollkommenes Werk, Herr. Und durch deine Striemen ist sie geheilt. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Mach mal ein paar Schritte. Mach mal ein paar Schritte. Wie geht's denn? Lauf mal nochmal. Dazu und sagst, danke, ich habe die Kraft Gottes empfangen und ich bin geheilt. Und nichts anderes lasse ich zu. Amen. Amen. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Und jetzt wollen wir das Wort hören. Irme, Halleluja. Komm und gib uns das Wort. Oh, Halleluja. Freut ihr euch. Amen. Halleluja. Wir sind eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung aus der neuen Welt, aus der himmlischen Welt. Wir sind von Gott geboren. Wie Irina das gerade gesagt hat, da ist mir das richtig so ganz neu bewusst geworden. Neu, also einfach neu. Und ich glaube, dass wir uns das jeden Morgen, wo ja seine Gnade jeden Morgen neu ist, wir uns jeden Morgen ganz neu bewusst werden müssen oder machen müssen, dass wir schon neu sind. Weil er uns ja vom Tod ins Leben gebracht hat. Weil ja jetzt kein Tod mehr in uns herrscht, sondern Leben in uns ist. Leben in uns ist. Und das ist das Neue an der neuen Schöpfung. Es ist Leben. Aus Leben zum Leben sind wir geboren. Aus purer Liebe. Aus purer Liebe. Aus purer Liebe. Weißt du, und ich frage mich oft, warum wir Glaubende, also gläubige Christen, wirklich immer noch irgendwo im Alten herumkriechen. Warum uns immer wieder was zwickt, was zwackt, wo irgendwo ein Mangel ist, wo einfach was nicht in göttlicher Schöpferordnung ist, nicht in göttlicher Fülle ist, nicht im göttlichen, ja, in der Herrlichkeit einfach. In der Herrlichkeit. Und heute habe ich das gelesen, dieses Gebet, das Paulus gebetet hat in Epheser, wo er sagt, er betet, dass unsere inneren Augen erleuchtet werden, damit wir erkennen, zu welcher Herrlichkeit, zu welchem Reichtum aus der Herrlichkeit seines Erbes wir berufen sind. Weißt du, wir sind Miterbe mit ihm, Jesus Christus, und er ist die ganze Fülle, die Herrlichkeit einfach in sich, die Herrlichkeit in Person, und es ist unser Erbe, dass wir diese Herrlichkeit, die er hat, haben wir geerbt. Und da ist so viel drin, und deswegen müssen unsere innere Augen erleuchtet werden, damit wir Offenbarung bekommen, damit wir gefüllt werden mit diesem Bewusstsein, was wir haben, was wir sind, einfach, was wir sind. Weißt du, unser Erbe, als erstes, der Heilige Geist ist unser Erbe Nummer eins, der uns in alle Wahrheit führt, der unser Lehrer ist, der unser Leiter ist, der uns einfach zur Verfügung steht, der uns durchs Leben führt. Und der Heilige Geist, der hat diese Auferstehungskraft in sich. Und er ist ausgegossen in unser Herz, also ist diese Auferstehungskraft in uns. Also haben wir schon mal ein Erbe der Auferstehungskraft. Und immer wenn was da niederliegt, wenn was leblos ist, dann kommt diese Auferstehungskraft aus uns heraus, wenn wir es wissen, wenn es uns bewusst ist. Deswegen müssen wir es uns bewusst machen. Wir müssen es uns ins Bewusstsein holen, was es bedeutet. Diese Auferstehungskraft ist in uns. Oh. Also der wunderbare Name Jesu ist unser Erbe. Wir dürfen ihn in seiner ganzen Vollmacht und Autorität benutzen. sprechen in seiner Kraft, in seiner Macht, volle Autorität, Vollmacht hat er uns gegeben, ist unser Erbe. Das nützt nichts, wenn das irgendwo geschrieben steht und wir haben nicht das Bewusstsein. Wir müssen wissen, wenn ich jetzt spreche in Jesu Namen, Mangel hebt dich hinweg. Krankheit, verschwinde, mach dich vom Acker, nicht bei mir. Unruhe, Unfrieden, all dieses Zeug, irgendein Mangel, irgendwas, egal, materiell, gesundheitlich, egal. Jeder Mangel, jeder Not ist begegnet, hat Jesus am Kreuz erledigt und es ist unser Erbe, unser Erbe. Und das wollen wir einsetzen. Das wollen wir einsetzen. Es ist die Herrlichkeit, unser Erbe. Und wir wollen gehen in diese Herrlichkeit. Warum? Weil wir sie ausbreiten wollen. Weil wir das Licht der Welt sind. Und weil die Welt dringend dieses Licht nötig hat. Weil es Dunkelheit ist in der Welt. Weil es dunkel ist draußen in der Welt. Und deswegen hat aus lauter Liebe Jesus uns erlöst vom Tod zum Leben, damit wir dieses Leben weitergeben können, damit wir leben können, lieben. Leben ist Liebe. Leben zeugt Liebe. Liebe zeugt Leben. Und wenn wir uns bewusst sind, was wir sind, dann können wir bewusst sein. Bewusst sein. Und wir sind dann einfach das Licht der Welt. Wir sind die Botschafter aus dem Himmel. Wir sind die Glücksbringer. Weißt du, wer uns begegnet, der hat mächtiges Glück. Der hat mächtiges Glück, weil wir einfach in Jesu Namen unterwegs sind. Weil wir in seiner Kraft, in seiner Autorität unterwegs sind. Und weil wir, weißt du, einfach, wenn wir jemanden die Hand auflegen, wenn wir einfach Hallo sagen, weißt du, dann fließt schon was. Dann fließt schon was und wir müssen es uns bewusst sein. Wir müssen einfach bewusst den Menschen in der Welt begegnen. Bewusst begegnen. Weißt du, oft sind wir so beschäftigt mit uns selber, mit was weiß ich, mit was für Kram. Und wenn wir im Alltag, beim Einkaufen, überall, oft sehen wir gar nicht, wer da alles da ist. Aber wenn wir bewusst da sind, einkaufen geht nebenher. Wir sind hauptsächlich für die anderen da. Was haben andere jetzt davon, dass ich gerade da bin? Das ist unser Auftrag. Was ist das für ein mächtiger Auftrag, den er uns gegeben hat? Voller Freude, voller Liebe, voller Dankbarkeit. Weißt du, ich bin so dankbar für dieses Leben in mir, für dieses Leben in mir. Weißt du, wer Jesus hat, der hat das Leben und es ist knallhart. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und so viele sind da, die Jesus nicht haben und dann haben sie das Leben nicht. Und viele wissen gar nicht, weil sie ja leben. Aber sie haben nicht das Leben. Es ist nämlich unser Erbe, ewiges Leben. Unser Erbe. Wir haben schon ewiges Leben. Stell dir das vor, es hat schon begonnen. Ewiges Leben. Und das dürfen wir weitergeben. Und das ist unsere Mission. Oh, wie herrlich, wie schön. Eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Oh, Evi. Weißt du, jeder von euch ist eine neue Schöpfung. Neu, einfach neu. Halleluja. Amen. Amen. Du bist eine neue Schöpfung. Etwas Neues, sagt man so. Etwas Neues. etwas Neues. Und irgendwie, ihr habt gesagt, wir müssen uns dessen bewusst sein, ja. Und ich glaube, das ist das, was der Teufel den ganzen Tag betreibt, uns davon abzulenken, ja. Einfach, er hält uns den Spiegel vor und sagt, das, guck mal, das bist du da, du bist dieser Schwache, dieser, der es nicht hinbringt. Oder bin ich schon fertig? So schnell, das ging aber schnell. Außer Raum und Zeit, das habe ich ja schnell, so schnell habe ich nicht mehr. Ja, und erinnere dich an dein früheres Leben und das so, wie du früher aussahst oder was du früher warst, aber du bist es alles gar nicht mehr. Du bist ein Geistwesen, du bist eine neue Schöpfung, neu geboren aus Geist. Und da ist Kraft in dir drin, weißt du, da ist Kraft in dir drin. Wir vergessen das so oft, dass da Kraft drin ist, weil Gott hat es reingetan. Ja, und manchmal denken wir, hat auch viel mit der Gerechtigkeit zu tun, dass wir denken, oh, wir sind nicht gut genug dafür oder es muss noch irgendwas tun, dass Gott irgendwas tut, du musst noch was tun, dass Gott irgendwas tut, aber das sind alles Lügen, weil Jesus hat es ja einem für alle Mal getan am Kreuz. Es ist schon, da kann keiner mehr was tun. Also du kannst gar nichts mehr tun. Du kannst dich nur noch draufstellen. Und warum kannst du dich draufstellen? Nicht wegen dir, sondern weil es Jesus gemacht hat. Weißt du, weil es Jesus gemacht hat. Du kannst dich einfach auf dein Erbe draufstellen. Ja, du kannst dich einfach oben draufstellen. Ja, alles, was sie eben aufgezählt hat, du kannst dich draufstellen. Es gehört dir. Ja, und dein Job ist, das jetzt einzunehmen. Ja, wieso denn? Wer gibt mir denn das Recht? Jesus hat dir das Recht gegeben. Er hat es ja erkauft. Ja, du brauchst nichts mehr erkaufen. Du brauchst keinen noch einen Erbschein oder sonst irgendwas oder dass jemand dir Recht spricht. Es ist schon alles geschehen. Du hast Recht bekommen. Das Erbe gehört jetzt dir und du steigst jetzt da drauf. Du steigst jetzt da rein in dein Land, was du einnehmen sollst. Da gibt's ein Land zum Einnehmen. Da gibt's Menschen, die krank sind, die geheilt werden wollen. Da gibt's Menschen, die Jesus nicht können, die Jesus kennenlernen wollen, die gerettet werden wollen. Es gibt ein Erbteil einzunehmen, ja. Das ganze Buch Josua ging um die Einnahme des gelobten Landes. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Bist du schon in dem Land, wo Milch und Honig fließen? Wir nehmen dieses Land ein. Weil der Teufel hält es gerade noch besetzt, aber es ist ein besiegter Feind und ein besiegter Feind wird des Landes verwiesen. Er wird abgeführt, er wird abgeurteilt, ja, dann zum Schluss in Feuersee, aber der gehört raus aus unserem Land, der gehört raus aus unserem Besitztum, der gehört raus aus unserem Deutschland, der gehört raus aus Filderstadt, der gehört raus aus Stuttgart, der gehört raus, der Feind gehört raus, der gehört entmachtet, ja, und wer macht das? Ja, Jesus sitzt auf seinem Thron, heißt es so schön, und wartet, bis irgendwem ihm seine Feinde zu Füßen legt. Ja, und das sind wir. Wir machen das. Wir entmachten das im Auftrag des Herrn. Habe ich es richtig erkannt? Ja. So weit stimmt's schon mal, ja. Und was machst du jetzt? Du stützt dich auf das jeden Tag neu, was Jesus für dich getan hat, ja, und gehst kühn und mutig, sagt er zu Josua, gehst kühn und mutig und setzt deinen Fuß überall auf das Land, um es einzunehmen, ja. Erstmal um dich herum und dann erweiterst du den Umkreis, ja. Du machst immer größere Kreise, du läufst immer im Kreis rum. Wir haben ja früher sind wir mal hier im Kreis rumgelaufen, ja. Du erweiterst immer die Kreise immer mehr und nimmst dein Land ein, ja. Du, überall, wo du deinen Fuß drauf setzt, das ist eingenommenes Land, ja. Weil der Teufel gehört hier raus, ja. Der gehört raus aus unseren Familien, der gehört raus aus unseren Arbeitsstellen, ganz dringend, ja. Der gehört raus aus der Politik, der gehört raus aus den Medien, der gehört raus aus dem Fernsehen, der gehört raus aus unseren Schulen, der gehört raus aus den Menschen, ja. Wir haben ein Land zum Einnehmen, ja. Und da steht was auf in uns, ja, was uns zusammenschweißt, das ist der Heilige Geist, der uns eins macht, dieses Land eins einzunehmen, der uns eins macht, dieses Volk einzunehmen, der uns eins macht, unsere Familien einzunehmen, der uns eins macht im das, was Jesus uns aufgetragen hat. Was hat er uns aufgetragen? Wer weiß es noch? Ja, geht hin bis ja, ich kann's nicht, bin nicht so bibelfest, geht hin bis an die Enden der Welt, ja, und macht alle Menschen zu Jüngern, ja. Macht alle Menschen zu Jüngern. Das ist unser Auftrag, ja. Befreit die Menschen. Wie sagt Jesus, der Geist ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, ja. Amen, gute Botschaft zu bringen, ja. Gefangene in Freiheit hinzusenden, Blinden, dass sie wieder sehen, ja. Und auszurufen ein angenehmes oder ein Jubeljahr, heißt es, ein Jubeljahr des Herrn. Es gibt was zu feiern, ja, weil Sieger feiern, die feiern den ganzen Tag, die feiern ihren Sieg, ja. Ha, hast du heute schon gefeiert, ja? Gesundheit, ja. Hast du heute schon gefeiert? Deinen Sieg hast du schon gefeiert, ja? Ja, ich habe es neulich gesagt mit diesem Fernrohr. Wir schauen manchmal, das halten das Fernrohr falsch rum und schauen immer das, was auf den Teufel zeigt mit der Vergrößerung. Ja, da musst du es rumdrehen, ja? Und du nimmst die Vergrößerung, schaust auf das, was Gott tut, ja? Und rumdrehen, da wird es weiter weg und da wird der Teufel so klein mit Hut, wie er nämlich wirklich ist, ja? Er blustert sich so auf, so wie so ein Luftballon. Tierchen, ja, plustert sich auf, macht sich groß, ja, und letztendlich kann er nur lügen und betrügen, ja, und wer ihm glaubt, gibt ihm Macht, ja, aber wir sind nicht mehr so dumm, ihm zu glauben, wir haben das Wort, wir haben den Heiligen Geist, ja, und wir stehen auf, wir erheben unsere Hände zum Gebet, ja, und nehmen dieses Land ein, wir lassen uns nicht mehr einschüchtern, ja, wir lassen uns nicht mehr den Schneid abkaufen oder uns für dumm verkaufen, ja, und sagen, Jesus hätte nicht genug getan, Jesus hat alles getan, ja, und auf diesen Sieg von Jesus stehen wir jetzt, ja, und keiner wird uns mehr wankend machen, keiner wird uns mehr hiervon wegbringen. Amen, Amen, Amen, Amen. Oh, okay. Der Pastor hat mich heute ein bisschen überrascht damit und ich habe jetzt gerade gesagt, Heiliger Geist, jetzt musst du mir aber echt helfen, weil ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet und dann hat er mich gefragt, was beschäftigt dich denn gerade so aktuell? Und als der Andreas jetzt gepredigt hat, war das wie so eine Steilauflage irgendwie und ich mir dachte, er sagte vorher, dass Jesus eigentlich schon, nicht eigentlich, dass er alles schon gemacht hat. Und als ich dem Gedanken so nachgegangen bin, ist mir eingefallen, im Grunde ist es so, dass er ist uns vorangegangen und all das, was er uns heute zuspricht, was wir tun können in seinem Namen, was wir schon haben, das hat er eigentlich schon vorgemacht. Das heißt, er ist rausgegangen, er hat die Kranken geheilt, er hat die geheilt, die der Vater ihm gesagt hat, dass er heilen soll. Er hat es nicht aus eigener Kraft gemacht, er hat es in Verbindung mit dem Herrn gemacht. Und manchmal, das predige ich vor allem jetzt zu mir gerade, manchmal, wenn ich dann so, wie die Irme sagt, beim Einkaufen bin und ich nehme so die Menschen wahr, was da für ein Geist dahinter ist, auch wenn ich sie mir anschaue, wenn ich ihnen in die Augen gucke, dann werde ich mir bewusst, wer in mir lebt, wer aus meinen Augen schaut, ja. Und ich schaue ihnen dann in die Augen und ich merke, wie sich da was verändert. Wenn es möglich ist, dass sie sich auf mich einlassen, in dem Moment, wo ich so einen Augenkontakt mit Menschen habe, an der Kasse oder an der Theke beim Metzger oder wo auch immer, dann merke ich, da kommt was aus mir raus, dafür kann ich gar nichts. Das ist einfach nur, weil ich mich irgendwann mal auf ihn eingelassen habe. Ja? Genauso vergeben. Jesus ist rausgegangen und hat vergeben. Ich muss das eigentlich aus mir raus gar nicht mehr. Ich muss nur Ja sagen, dass ich vergeben will. Und dann macht er schon den Rest. Und dann zeigt er mir auch, welchen Menschen ich vielleicht gedacht habe, ich hätte ihnen schon vergeben. Aber ich merke, wenn ich sie dann sehe oder wenn ich ihnen begegne, bin ich vielleicht gar nicht frei. Bin ich gar nicht frei, ihnen in die Augen zu schauen. Und der Heilige Geist erinnert mich dann dran, du dachtest, du hättest vergeben, aber denk nochmal nach, vielleicht ist da noch irgendwie so ein Stachel, der drin hängt einfach. Und auch da hat Jesus uns gezeigt, wie das geht, vergeben. Und er spricht uns mir das auch so ins Herz rein. Du kannst es, auch wenn sich dein Fleisch wehrt mit allem, was es kann, du kannst vergeben. Und ich mir denke, wow, habe ich ein cooles Leben. Ich muss eigentlich nichts mehr von mir selber tun. Ich muss einfach fließen lassen und ab und zu mein Fleisch disziplinieren und sagen, Ruhe, halt die Klappe. Und der Rest macht er. Ja, den Rest macht er. Ist eigentlich einfach, ne? Genau. Also ich glaube, wir haben es ja mit der Herrlichkeit Gottes und ich glaube, weißt du, das ist Gott wirklich wichtig. Weißt du, ich meine, wenn du manchmal mit anderen Leuten oder mit außerhalb unserer Gemeinde habe ich manchmal mit Menschen geredet, die das auch unsere Ausrichtung kann, und da kommt dann manchmal, ich erinnere mich manchmal sowas, ah ja, ihr habt da das mit dieser Herrlichkeit so. So im Sinne, als wäre das so ein Feature, das wir eingeführt haben. Okay, wir brauchen irgendwie so das, was uns besonders macht. Also nehmen wir halt die Herrlichkeit Gottes. Das ist ziemlich cool. Nein, aber ich habe was gehört so über die Bundeslade und das Ganze und wie das eigentlich war, als Mose die Stiftshütte und die Bundeslade und das alles eingerichtet hat und hat jemand hat das mal so kommentiert, hat gesagt, ja, Gott hat 6 Tage oder 7 Tage dafür verwendet, die Welt zu bauen, Welt zu schaffen, wo zu bauen, zu erschaffen, aber er hat Mose Anweisungen gegeben für 40 Tage lang, wie er die Lade bauen soll. Also das sieht, weißt du, ich meine, das kannst du vielleicht nicht so genau vergleichen, aber es zeigt, er hat da einen Fokus drauf gelegt. Weißt du, es war nicht nur einfach, ja, baue da halt eine Kiste und dann tut er da das Zeug rein und dann wohnt da meine Herrlichkeit. Nein, er hat da wirklich klare Anweisungen gegeben. Weißt du, er hat da irgendwie auch was rein soll, wie das genau da war. Also kannst du ja auch nachlesen irgendwo, weiß nicht mehr, irgendwo in dem 5. Buch Mose steht's und das zieht sich da wirklich ellenlang und du denkst ja, okay, war schon sehr genau, weißt du, jedes war alles abgemessen, welches Material verwendet wurde, wie es genau und auch die ganze, wie sie die Lade eingesetzt haben. Weißt du, es war nicht nur einfach, okay, die müssen wir halt auch mitnehmen, sondern die mussten immer, die Priester sind ja dann immer vorgegangen und es hatte wirklich so seinen strengen Ablauf und so. Und weißt du, weil Gott war das wichtig, weißt du, Gott ist die Herrlichkeit wichtig. Das ist nicht nur so irgendwie auch eine coole Sache, sondern es ist ihm wichtig, weißt du, und Ich glaube, es ist echt entscheidend, dass du es auch wirklich wahrnimmst. Das, weißt du, es geht auch um seine Herrlichkeit. Weißt du, es geht darum, wirklich diese Präsenz von ihm in uns zu tragen. Es ist einfach, ja, es ist wichtig, dass wir das mitnehmen, weil ich glaube auch, das macht dir vieles einfacher. Weißt du, das siehst du auch beim Volk Israel. Weißt du, die haben dann die Lade vor sich hergetragen. Und was eigentlich nicht irgendwie die beste Strategie ist, wenn du in den Kampf gezogen bist und dann die Priester da vorne, also bei Jericho und so, die erstmal da rumgelaufen sind oder in den Jordan, du gehst einfach mit denen ins Wasser, statt dass du irgendwie, also, aber es hat immer den Weg bereitet, weißt du, es hat beim Jordan, ist das Wasser zur Seite gegangen, sie konnten trockenen Füßes rüber und so, es hat den Weg bereitet, weil sie einfach gesagt haben, hey, wir gehen mit Gott voran und vielleicht geben wir uns irdisch gesehen oder menschlich gesehen, begibst du dich vielleicht sogar in Gefahr oder vielleicht ist sogar, denkst du, machst eigentlich das Dumme, du musst eigentlich ja doch deine Krieger nach vorne schicken, aber es ist eben gerade so, dass wenn wir auf ihn vertrauen, dass er dann auch wirklich zum Wirken kommt. Genau. Ja, und ich weiß, es ist auch so, das habe ich auch so gesehen, weißt du, Jesus ist die Wahrheit, hat er gesagt. Weißt du, Jesus hat gesagt, er ist die Wahrheit. Und ich glaube, was wir oft unterschätzen oder auch in unserer, so wenn man so aufwächst, unterschätzen wir, glaube ich, oft, was das überhaupt heißt. Weißt du, ich meine, als Jesus verurteilt wurde oder vor Pilatus stand, da hat er auch gesagt, ja, ich habe die Wahrheit gesprochen. Hat Pilatus so gefragt, ja, was ist das? Was ist Wahrheit? Und man liest da manchmal drüber, aber ich glaube, weißt du, das war für Pilatus wirklich eine Frage, was ist das? Weil wenn du dir anschaust, gerade in der damaligen Zeit, aber auch in der heutigen, in dem modernen, was Menschen so glauben, da gibt es eigentlich gar keine Wahrheit mehr. Da gibt es irgendwie so, ja, Wahrheit ist halt das, der die meiste Kraft hat, der die meiste Macht hat, der entscheidet halt, was wahr ist. Das ist so im Geist der Welt. Und wenn du weißt, ohne Jesus stimmt es auch. Ohne Jesus ist der irgendwie sagen kann, was Sache ist. so ist es dann halt. Aber weißt du, Jesus hat gesagt, er ist die Wahrheit. Und weißt du, das ist, weißt du, du merkst es überall. Weißt du, sobald sie Jesus rausnehmen, da ist dann irgendwie irgendwann die Wahrheit weg, weißt du? Und so interessant, ich habe ein Buch geschenkt bekommen von jemandem, da ging es, also es war auch von jemandem, der irgendwie so alles ohne Jesus sich zurecht erklären hat, die ganze Weltgeschichte und alles Mögliche. Und was interessant war, du hast immer gemerkt, hey, okay, wenn ich das jetzt als Wahrheit nehmen würde, müsste ich mir aber eingestehen, dass es gar keine Wahrheit mehr gibt. Also hat sich das so ein bisschen, weißt du, es widerspricht sich dann selbst, weißt du, das Ganze in der Welt widerspricht sich selbst, weil es einfach nur in Jesus die Wahrheit ist. Und ich glaube, das ist auch, weißt du, ich meine, das auch, hat ja Werner Nachtigall gesagt, auch das ist ja der Grund, warum wir glauben. Wir glauben ja, weil Jesus auferstanden ist. Wir glauben, dass das die Wahrheit ist. Das ist, wo wir sagen, hey, das ist wahr. Das ist, und da beruht unser Glaube, weißt du, und ich glaube, das ist einfach, weißt du, das ist einfach, weil da fest drin zu stehen, zu sagen, hey, das ist die Wahrheit, weißt du, das ist, Paulus sagt es ja auch, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube umsonst. Dann können wir genauso gut irgendwas anderes machen. Dann brauchen wir uns nicht irgendwie irgendwas machen, sondern dann können wir, er ist auferstanden. Weißt du, ich meine, er ist auferstanden. Es ist auch, ich meine, auch wenn du es dir anschaust, wie Gott es gemacht hat in der Geschichte, dass es so gut bezeugt ist. Zum Teil denkst du nicht, wenn du in die Welt schaust, was manche sagen, aber es ist eigentlich so gut bezeugt und auch, dass das überhaupt das so bezeugt wurde oder dass man überhaupt so Dinge so aufgeschrieben hat, ist erst dadurch gekommen. Also ich meine, ist mir das mal so aufgegangen, weil du hast ja früher schon, sonst haben alle Länder irgendwo sie ihre Mythen oder die Dinge, sie erzählen, die dann immer so ein bisschen wahr, aber meistens eher unwahr sind. Und was eigentlich in der Zeit vor Jesus auch mehr entstanden ist in der ganzen Gegend, die ja griechisch geprägt war, war so, dass man überhaupt so richtig Geschichtsschreibung betrieben hat, weißt du? Das gab es so vorher mehr, so ein bisschen hat man immer sowas dazu gedichtet. Und weißt du, bei Jesus haben wir das wirklich, dass wir da erstmal so richtig, oder so kam es mir vor, aber so, dass es erstmal so richtige Geschichtsschreibung gab, wo man wirklich auch geguckt hat, dass es auch wirklich so gewesen ist und wo es wirklich Zeugen gab, die das bestätigen können, die wir heute noch, die Schriften haben. Weißt du, Jesus hat schon Wert drauf gelegt, dass wir das heute noch wissen und dass wir es in alle Ewigkeit wissen können, hey, das ist die Wahrheit, weißt du, und da kannst du drauf stehen, weißt du, da kannst, wenn du darauf stehst, wenn du auf der Wahrheit stehst, weißt du, es ist nicht nur so die Fakten, die du hast, sondern weißt du, du weißt ja irgendwo, dass es eine Wahrheit ist, weißt du, das kann man nicht unbedingt beschreiben, sondern du weißt ja in dir, hey, das ist so, weißt du, du weißt ja, dass Jesus auferstanden ist, du weißt es einfach, weißt du, wenn du das Evangelium hörst, da ist ja irgendwas, was in deinem Geist anspringt, was sagt ja, weißt du, und weißt du, ich glaube, wenn du das in dir trägst, weißt du, dann wird es auch übergehen, dann wird das übergehen auf andere. Weißt du, dann musst du nicht argumentieren und sagen, ja, weil diese Sache und diese Sache und dieses Argument, sondern dann werden einfach Leute sehen, hey, der trägt was in sich, der trägt Wahrheit in sich. Weißt du, bei Jesus haben sie es auch gesehen. Weißt du, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und die haben das gesehen. Die haben gesehen, hey, der ist die Wahrheit. Und das hat, weißt du, das war auch neu, weißt du, ich meine, das habe ich dann auch an kürzlich auch einen Roman gelesen, wo es auch darum ging, wo irgendwie eigentlich so irgendwelche Stämme dann in anderen Ländern das Evangelium zu denen kam. Und dann hat einer, der da von denen sich bekehrt hatte, das zu einem weitergegeben und hat gesagt, ja, aber mein Gott ist der Gott der Wahrheit, so in die Richtung. Und hat immer wieder von Wahrheit geredet. Und dann hat die Person, die mit der geredet hat, gesagt, hey, du sagst so oft, was sprichst so viel von Wahrheit? Was heißt das überhaupt? Weißt du, es ist, ohne Gott gibt es keine, ohne Jesus gibt es keine Wahrheit. Und weißt du, wenn du das mit dir trägst, wenn du das weitergibst, dann ist das ansteckend. Dann wissen Leute, hey, da ist mehr als nur irgendwelche Rituale oder der hat halt seinen Gott, ich habe meinen Glauben oder so. Nein, es ist die Wahrheit, weißt du, es ist was Echtes und das ist ansteckend. Und das wird, glaube ich, Menschen erreichen. Genau deswegen, geh in diesem Echten, geh in der Wahrheit, die wirklich Jesus ist. Amen. Ja, es gibt nur eine Wahrheit. Und er hat halt seinen Glauben und seinen Glauben. Ja, das sind halt, wie soll ich sagen, Ausreden und Entschuldigungen, um sich nicht festzulegen und um nicht tiefer zu gehen, denke ich mal. Jedenfalls zum großen Teil. Und um einfach keine Entscheidungen zu treffen. Also gerade was Joshua über die Bundeslade sagte, wirklich das Erlesenste. Gott hat Angaben gemacht, auch beim Tempelbau. Es durften nur erlesene Hölzer benutzt werden. Ich gehe mal hier hin, sonst sehen mich manche immer nur von hinten. Nur erlesene Hölzer, nur ganz erlesene Sachen, die wurden her, auch beim Tempelbau angeschifft. Sie kamen von weit her. Und genauso mit der Bundeslade. Es war nur exquisite Ware, die verwendet werden durfte. Sollte er es mit uns anders gemacht haben? Weißt du, wenn er eine Kiste bauen lässt, nur mit exquisiten Gegenständen. Ein Tempel mit Zedernholz, mit ich weiß nicht was alles, kannst du ja mal durchlesen. Also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wow, die haben damals von überall her das Holz, Gold, Silber bringen müssen, nur um diesen Tempel zu bauen. Sollte er das mit uns anders gemacht haben? Sind wir nicht viel mehr wert? Auch unser Tempel, unser Körper? Sind wir nicht viel mehr wert als ein Gebäude? Es war das Gebäude, in dem Gott wohnte. Es war die Kiste, in der Gott wohnte. Aber weißt du, guck mal, jetzt wohnt er in mir. Jetzt wohnt er in jedem Einzelnen von uns. Wir haben vorhin gesungen und du strahlst hervor. Er strahlt aus unserem Körper hervor. Wir haben es auch gerade gehört. Wenn wir einfach Menschen ansehen, ihnen in die Augen sehen, da wird viel konfrontiert manchmal. Manchmal müssen die Leute weggucken, selbst bei uns ganz kurzen Blickkontakt. Aber manchmal siehst du wirklich, wie sie auf einmal so erstaunt gucken und man kann auch in ein Gespräch kommen dadurch. Es gab mal einen jungen Prediger vor einigen Jahren, der hat gesagt, den gibt's immer noch, aber der hat gesagt, weißt du, ich bin von innen viel dicker als von außen. Und ich sehe ja nun nicht dünn, klapprig und spitterlig aus, denke ich mal. Aber wenn ich von innen noch dicker bin als von außen und jeder Einzelne von uns von innen noch dicker ist als von außen. Ja, und dann auch das, was vorhin Andreas gesagt hat. Wo wir gehen, ist eingenommenes Land. Weißt du, da kam mir so der Gedanke, ich nehme jetzt nicht dein Land ein. Weil du hast dein Land schon eingenommen. Aber wenn wir uns jetzt verbinden, dann ist unser eingenommenes Land ja noch mal viel größer. Und das nur in dem kleinen Kreis. Wir nehmen das Land ein, da wo wir gehen. Jeder Einzelne. Und das gibt einen Flächenbrand. Das ist nicht nur so ein kleiner Umkreis, sondern wir verschmelzen, wir werden eine Einheit, wir breiten uns aus und die Fläche wird immer größer. Und das müssen wir uns bewusst sein. Wir sind aus Gott neu geboren. Wir sind exquisit geschaffen. Er hat uns geschaffen und er hat gesagt, es ist sehr gut. Am Ende der Schöpfung hat Gott gesagt, es ist sehr gut. Damit hat er auch uns Menschen gemeint. Also lassen wir uns doch nicht von dem, der im Triumphzug bereits einhergeführt wurde, den Jesus besiegt hat, dem er den Schlüssel des Todes abgenommen hat, als Satan dachte, oh, jetzt habe ich ihn in der Hölle, jetzt ist er tot. Da hat Jesus erstmal aufgedreht. Da war nämlich dann das Ende von Satan. Und der weiß das. Und wir wissen es immer mehr. Und wir werden immer tiefer und immer klarer in diesem Bewusstsein leben. In diesem bewussten Sein. Das ist ja sowieso immer eins meiner Lieblingsworte noch mit dazu. Dieses bewusste Sein, es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht. Jesus lebt in mir, er lebt aus mir, er lebt durch mich. Er strömt durch mich zu meinen Nachbarn, zu jedem Einzelnen am Livestream. Er strömt durch uns heraus. Das müssen wir uns bewusst machen. Immer tiefer. Wir müssen, ich sage immer, wir müssen, verzeiht mir, klar, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber das ist für mich so, wir müssen es machen. Also ich weiß, ich muss es machen. Und jeder Christ muss einfach lernen zu erkennen, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich bin mindestens so ausgestattet wie der Tempel damals oder diese Holzkiste, wo die 10 Gebote drin lagen. Entschuldigt, wenn ich das gerade mal so sage, aber das sage ich gerade ganz bewusst. Selbst die war ja aus ausgesuchten Gehölzen gebaut. Und da sollen wir, da soll er uns vergessen haben? Das kann doch nicht sein. Gott wollte uns haben, weil er einfach Freunde haben wollte, weil er Gesellschaft haben wollte, weil er Kinder haben wollte. Und die macht er nicht so toll wie ein Tempel aus Holz? Das kann man doch gar nicht glauben. Wir müssen einfach immer tiefer in dieses Bewusstsein reinkommen. Ich bin wunderbar geschaffen. Nicht stolz, nicht menschlicher Stolz. Darum geht es überhaupt nicht. Der ist ja tot. Haben wir ja vorhin schon gehört. Der ist ja längst tot. Aber dieses Bewusstsein, Gott lebt in mir. Ich bin aus ihm geschaffen. Und Gott ist das der Größte, das Beste, was es überhaupt gibt, das kann man gar nicht in menschliche Worte fassen. Und aus der Substanz ist jeder Einzelne von uns geschaffen. Jeder Einzelne. Da kommt ein Strahlen, wenn wir gemeinsam in dem Bewusstsein auftreten, dann kommt ein Strahlen aus uns raus. Dann wird es sicher passieren, dass über unserem Dach große Strahlen sind. Aber wir müssen in dieses Bewusstsein reinkommen. Dann wird das Haus verstrahlt, dann strahlt es nach außen. Es gibt so viele Dinge, die gegen Jesus gehen. Ich will nicht mal sagen gegen Gott, weil es heißt ja auch, jeder hat seinen Gott. Oder selbst ein großer Weltleiter sagt ja, wir haben alle den gleichen Gott, was ja nicht stimmt. Es gibt nur einen allmächtigen Gott und es gibt nur einen Jesus Christus, der alles getan hat, der wirklich ans Kreuz gegangen ist und hat gesagt, es ist vollbracht, der uns von jeder Krankheit, von jeder Sünde freigemacht hat. Wir sind frei in Christus und durch Christus und das ist so stark und dessen müssen wir uns immer, immer tiefer bewusst werden, damit wir es wirklich ausstrahlen, wo immer wir gehen. Und gar nicht erst manchmal den Mund aufmachen müssen. Wobei das natürlich auch wichtig ist. Er hat uns ja eine Sprache gegeben und einen Mund gegeben. Ja, ich sage nochmal gerade was, weil ich weiß, dass derjenige nicht zuhört. Ich habe gestern am Telefon, naja, ich sage es deshalb, weil es ist aus dem Telefondienst und wenn ich weiß, dass derjenige zuhört, sage ich es nicht. Aber es war eine Frau, die, von der ich weiß, dass sie nicht zuhört, die hat gesagt, das hat mir noch nie jemand erzählt. Ich bin Christ, mein ganzes Leben lang, ich bin Christ. Aber noch nie hat mir jemand gesagt, dass Satan im Triumph doch einhergeführt wurde und besiegt ist. Und noch nie jemand hat mir gesagt, dass ich so wertvoll bin. Weißt du, das sind Christen. Nicht nur die Leute, die in der Welt sind, die von Jesus noch nie was gehört haben, haben keine Ahnung, sondern auch viele Christen nicht. Und es ist so wichtig, dass wir einfach weitergeben, was wir an Erkenntnis schon bekommen haben. Und genau das tun wir. Deshalb sind wir jetzt hier, um uns nochmal neu zu füllen und neu zu füllen, damit es wieder neu rausfließen kann. Amen. Halleluja, wir haben den allerbesten Gott, der uns wunderbar gemacht hat. Du darfst mal deinem Nachbarn sagen, er hat dich wunderbar gemacht. Auch am Livestream. Er hat dich wunderbar gemacht. Das heißt im Psalm 139 von David, und das war noch im Alten Bund, noch bevor Jesus das Erlösungswerk für uns vollbracht hat, aber er wusste schon, dass wir auf eine einzigartige und außergewöhnliche Weise gemacht worden sind. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das wissen und dass wir das uns immer wieder bewusst machen, weil es andere Stimmen gibt in dieser Welt und in diesem Äther, die uns was ganz anderes sagen wollen, aus Eifersucht, auf jeden Fall, oder aus Neid, Geistern der Luft, die das nicht zulassen wollen. Aber wichtig ist, dass wir das wissen, dass wir von Gott gemacht sind, dass wir aus ihm geboren sind, dass wir aus seinem großen Liebesherz geboren sind, dass wir die gleiche Liebe haben wie er, die gleiche Freude, den gleichen Frieden, weil wir sein Ebenbild sind. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir uns das am besten täglich bewusst machen, ohne natürlich stolz zu werden, uns zu überheben über jemanden, über irgendwen anders, weil es ist absolute Gnade, dass wir das erkannt haben. Halleluja. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich glaube, es werden noch ganz viele, es kommen noch Millionen und Milliarden ins Reich Gottes. Halleluja. Durch dich und durch mich, weil wir strahlen, weil wir die gute Nachricht einfach verkünden, überall wo wir sind, beim Aldi oder Norma, Rewe oder Lidl. Halleluja. Also in Frankreich oder in Deutschland oder wo du auch bist, wenn du jetzt im Urlaub bist, einfach erwarte, dass Gott durch dich strahlt und dass du auch eine Möglichkeit bekommst, sein Wort weiterzugeben, seine Liebe weiterzugeben, von ihm Zeugnis zu geben, weil wir haben wirklich was zu geben. Wir sind neu gemacht worden. Gott wohnt in uns, also kein Geringerer als Gott hat Wohnung in uns genommen. Und deshalb sind wir nicht arme Schlurfe, die immer auf dem Zahnfleisch kriechen. Es kann gar nicht sein. Sondern das passiert nur, wenn wir uns dessen nicht mehr bewusst sind, wer eigentlich in uns lebt. Dass wirklich Gott in uns lebt. Und das ist wichtig, diese Lügen müssen raus aus unserem Inneren. Irgendwelche alte Prägungen, auch religiöse Prägungen, müssen raus. Und wir müssen uns bewusst werden, boah, Jesus Christus lebt mit seiner ganzen Herrlichkeit in mir. Ich bin die Bundeslade, die Bundeslade ist umgezogen in mich, in all ihrer Schönheit, in all ihrer Herrlichkeit. Und deshalb habe ich dieser Welt, wo die Bundeslade noch nicht eingezogen ist, wirklich etwas zu geben. So wie die Menschen, bevor wir Jesus kannten, uns etwas zu geben hatten. Und wie gesagt, ich erinnere mich an meinen Bruder, der vor mir gläubig wurde und der einfach mich zur positiven Eifersucht gereizt hat, weil er was hatte, was ich nicht hatte. Und ich habe es gespürt, obwohl ich äußerlich alles hatte. Aber innerlich spüren die Menschen und glaube ich viel mehr, als wir denken, dass wir wirklich etwas haben und ausstrahlen, dass wir den Herrn haben, auch wenn sie das nicht wissen. Aber ja, Halleluja, unseren Gott, der nicht verborgen bleiben kann. Und wir sind in einer Zeit, wo der Herr nicht verborgen bleiben will. Halleluja, deshalb hat er dich gewählt und nicht mehr die Bundeslade, sondern er hat dich und mich erwählt, damit wir ihn vorstellen, jetzt auf dieser Erde. Halleluja, wir sind wie er, wie Jesus ist, sind wir in dieser Welt. Und es ist wichtig, dass wir da nicht sagen, boah, das packe ich ja niemals. Ich meine, wie Jesus war auf dem Wasser gelaufen und 4000 Leute gespeist und all diese Sachen. Ja, nie sieh dich, dass du diese gleichen Sachen tust wie er. Vielleicht jetzt musst du nicht auf dem Wasser laufen, weil eine Brücke da ist. Aber ich sage dir, wenn keine Brücke da wäre, dann könntest du auf dem Wasser laufen. Und wenn es keinen Wein mehr geben würde im Supermarkt, dann, glaube ich, wird auch dieses Wunder wieder kommen. Und Halleluja, das Wunder brauchen wir vielleicht jetzt nicht so stark, weil wir haben Wein im Überfluss, können wir einkaufen. Aber andere Sachen wie Heilung zum Beispiel, die fließt aus uns und sieht es nie als gering an, was Gott in dich reingelegt hat, sondern es ist ein Schatz, es ist er selbst, es ist die Substanz des Himmels, es ist seine Herrlichkeit, die in dir wohnt und die aus dir herausstrahlt und hervorstrahlt und die Menschen, Halleluja, wirklich, ja, positiv eifersüchtig macht, dass sie sagen, boah, was ist eigentlich mit dir los? Warum bist du im Frieden, wo alle im Unfrieden sind? Warum redest du nicht dauernd negativ? Warum, ja, bist du einfach anders als die anderen Menschen? Und dann hast du eine Steilvorlage, um von der Hoffnung, die in dir ist, erzählen zu können, die er ist. Und er ist der, der unser ganzes Sein erfüllt und ausfüllt und der uns so sehr liebt und der uns so wunderbar gemacht hat. Das ist wichtig. Schau in den Spiegel morgens und sag, wow, du bist einzigartig und wunderbar gemacht. Nicht, boah, wie siehst du aus, sondern wach erst mal auf. Du hast viel Raum für Entfaltung, genau, heute. So, sag, wow, super siehst du aus. Schön bist du gemacht, einzigartig. Und gut ist auch, wenn du verheiratet bist, sag das deinem Ehepartner. Halleluja, Stufe 2, das ist die fortgeschrittene Stufe dann schon. Und ihr Single genauso. Wenn ihr einander trefft oder, ja, dann sag, wow, siehst du gut aus heute. Bist du schön, strahlt Jesus aus dir heraus. Halleluja. Weißt du, ich glaube, wir haben eine Kultur der Ermutigung. Im Himmel ist eine Kultur der Ermutigung. Nicht das Down, immer wie in der Welt. Ja, es ist genau das Gegenteil. In der Welt, du wirst runtergemacht, deine Fehler werden ständig angeschaut oder wirst kritisiert. Und aber ich sage nicht, dass es hier nicht auch Korrektur gibt im Reich Gottes. Aber unsere Grundkultur ist die Kultur der Liebe, die Kultur der Ehre und die Kultur der Ermutigung, einander hochzusprechen, einander, ja, die Gaben hervorzusprechen, was Gott Besonderes in dir hat, aus dir gemacht hat. Und das ist wunderbar. Und ich glaube, da können wir alle weitergehen und in dieser Liebesfamilie, in der wir leben, ist es nicht wunderbar, dass wir so einen Ort haben, wo wir üben können, miteinander. Einander, ja, hochzusprechen, einander das Potenzial zu sprechen, dass es immer mehr hervorkommt. Und Halleluja, je mehr wir das machen, umso mehr wird alle Ängstlichkeit und Zurückhaltung und Unsicherheit abfallen und jeder wird wirklich in dieses volle Potenzial hineinkommen, das Gott in ihn hineingelegt hat. Und die Herrlichkeit tut das ihre. Halleluja, beschleunigt diesen ganzen wunderbaren Prozess. Halleluja, bist du bereit für diesen Prozess, in diesem Prozess zu leben und dich formen zu lassen? Und ein Ermutiger sein des Leibes Christi. Kein Runtersprecher, sondern ein Ermutiger. Wer möchte ein Ermutiger sein? Halleluja! Sie sind Ermutiger. Ermutiger. Halleluja. Auch ihr am Livestream, ihr seid Ermutiger des Leibes Christi. Und so wächst der Leib und wird stark und wird immer stärker. Und die Welt kommt angerannt. Halleluja. Und möchte den Jesus, der in dir lebt. Amen und Amen. Halleluja, ihr Lieben. Ich habe noch eine Bibelstelle für euch zum Schluss. Und zwar in Johannes 17, 22. Johannes 17, 22 bis 24. Da heißt es, und die Herrlichkeit, sagt Jesus, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Halleluja. Was sagt Jesus hier? Er sagt, dieselbe Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, hat er uns gegeben. Mit anderen Worten, dieselbe Herrlichkeit, die der Vater hat. Dieselbe Herrlichkeit, die im Himmel ist. Dieselbe Substanz der Herrlichkeit Gottes, die im Himmel ist, hat Jesus uns gegeben als Lebensraum. Amen. Und zwar, damit wir eins sind, sagt er. Und diese Einheit, von der er hier redet, viele sagen dann immer, ja, das ist die Einheit des Leibes Christi. Das ist es auch, aber erst sekundär. Das Erste, was hier eigentlich ist, dass wir eins sind, so wie Jesus und der Vater eins sind. Das heißt, dass wir in eins verschmolzen sind. Ich in ihnen, sagt er, und du in mir. Das heißt, dass wir in eins mit Gott selber verschmolzen sind. In eins mit Jesus und mit seiner Herrlichkeit verschmolzen sind. Dass es da eine Linie gibt, sozusagen, von oben nach unten, die völlig in Einheit ist. Weißt du, wenn du so, wenn hier der Vater ist und da ist Jesus und da sind wir, ja, dann ist das, was Jesus hier sagt, ist eine klare, durchgängige Linie, die 100% verbunden ist. Es ist nicht der Vater hier und dann kommt Jesus da und dann kommen wir hier oder irgendwo, sondern es ist eine klare Linie in Einheit. Das heißt mit anderen Worten, völlige Synchronisierung mit Gott. Das ist das, was er sagt. Er hat uns seine Herrlichkeit gegeben, damit wir völlig synchronisiert sind mit Gott und damit mit dem Himmel. Amen. Und das, ihr Lieben, müssen wir glauben. Amen. Wir müssen glauben, dass Jesus tatsächlich den Preis dafür bezahlt hat, dass wir vollkommen synchronisiert werden können mit der Herrlichkeit des Himmels. Wie lange hält sich Krankheit in der Herrlichkeit des Himmels? Ich habe es schon oft gefragt. Und ihr habt schon oft geantwortet. Jedenfalls, wenn du schon öfters da warst, hast du ab und zu schon mal geantwortet. Keine Sekunde. Wie lange halten sich Dämonen in der Herrlichkeit des Himmels? Wie lange hält sich Unordnung, Chaos im Leben in der Herrlichkeit des Himmels? Wie lange hält sich Unfrieden in der Herrlichkeit des Himmels? Wie lange hält sich Verwirrung in der Herrlichkeit des Himmels? All diese Dinge können sie in der Herrlichkeit des Himmels nicht eine Sekunde halten. Und Jesus hat gesagt, wenn du nur glaubst, Johannes 11, 40, wenn du nur glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Mit anderen Worten, wenn du nur glaubst, dass Jesus tatsächlich die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, hier Mensch wurde auf der Erde, am Kreuz für dich gestorben ist, und so dass du jetzt die Herrlichkeit des Vaters haben kannst, die er ursprünglich hatte, nämlich dieselbe Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat. Wenn du also glaubst, dass er die Herrlichkeit verlassen hat, damit du die Herrlichkeit haben kannst, wenn du das glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Mit anderen Worten, dann wirst du in die Substanz der Herrlichkeit des Himmels eintauchen und eintreten. Dann wird sie zu deinem Lebensraum. Dann wirst du mit anderen Worten synchronisiert. Ich liebe dieses Wort synchronisiert, weil das drückt es perfekt aus. Du wirst synchronisiert mit dem Himmel. Dein Körper wird synchronisiert mit dem Himmel. Also das ist Heilung. Das ist, was passiert, wenn Menschen geheilt werden durch die Kraft Gottes. Es ist ganz einfach. Ihr Körper wird synchronisiert mit dem Himmel. Das heißt, mit der Schöpfungsordnung Gottes, mit dem ursprünglichen Plan Gottes, werden die Körper synchronisiert. Deine Seele wird synchronisiert mit dem Himmel. Ja, vollkommener, die Bibel nennt es im Hebräischen Shalom, ja, dieser umfassende Friede. Das heißt, also dieses Wort Shalom im Hebräischen für Frieden ist ein sehr umfassendes Wort. Das bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Krieg und es bedeutet auch nicht nur, okay, jetzt habe ich irgendwie Ruhe in der Seele, sondern dieser Shalom bedeutet allumfassende Einheit mit dem vollkommenen Plan und dem vollkommenen Willen Gottes. Mit anderen Worten, dieser Shalom bedeutet, du bist synchronisiert mit dem Himmel. Du bist synchronisiert mit dem Himmel deinem Körper nach. Du bist synchronisiert mit dem Himmel deiner Seele nach Und du bist synchronisiert mit dem Himmel in allen Dingen in deinem Leben, in deinem Tagesablauf, ja, in dem, was du tust oder nicht tust, in dem, wann du es tust, wie du es tust, wo du es tust. Alles perfekt synchronisiert mit dem Himmel. Wer möchte so leben? Halleluja. Weißt du, in jedem Moment deines Tages, ab dem ersten Moment, wenn du morgens deine Augen aufschlägst, synchronisiert mit dem Himmel. Wenn du abends einschläfst, synchronisiert mit dem Himmel. Wenn du nachts träumst, auch synchronisiert mit dem Himmel. Amen. 24 Stunden rund um die Uhr. Vorher haben wir gebetet für die Befreiung von Albträumen. Was heißt das? Das heißt einfach, dass dein Unterbewusstsein, dass dein Traumleben synchronisiert wird mit dem Himmel. Nur darum geht's. Gott möchte, tatsächlich hat gesagt, er möchte, Jesus hat gesagt, er möchte, dass die, die ihm glauben, da sind, wo er ist. Das heißt, in dieser Dimension vollkommener Synchronisation mit dem Himmel leben. Und das Evangelium ist nichts anderes als die gute Nachricht davon, dass Jesus Christus stellvertretend alles vollbracht hat, was notwendig war, damit du synchronisiert mit dem Himmel leben kannst. Und du musst es nur glauben, das heißt, du musst dich im Glauben damit verbinden. Man könnte auch sagen, du musst einfach jeglichen Unglauben an diese Realität unterbinden, ja. Das heißt nämlich auch, weißt du, manche sagen immer, ja, wie produziere ich Glauben? Du kannst Glauben nicht produzieren, aber ich sage dir, was du tun kannst. Du kannst Unglauben eliminieren. Amen. Wenn jemand dir sagen will, hey, nein, deine Seele lässt sich nicht synchronisieren mit dem Himmel. Das ist alles zu schwierig, zu chaotisch. Also immer die Depression ist zu stark, die Verwirrung ist zu stark oder im Körper die Krankheitssymptome sind zu stark. Wenn jemand dir sagt, nein, da ist nichts mehr drin, da ist nichts mehr möglich, dann musst du dem widerstehen und musst sagen, und weißt du, das können andere Menschen sein, das können aber auch deine eigenen Gedanken und deine eigenen Gefühle sein, dann musst du denen sagen und sagen, nein, ich glaube, dass Evangelium. Die Herrlichkeit Gottes ist mein Lebensraum und gerade jetzt synchronisiere ich mich ganz neu mit dieser Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Gerade jetzt, verstehst du? Während du hier sitzt oder während du über das Video zuschaust, kannst du dich synchronisieren mit dem Himmel, weil Jesus den Preis bezahlt hat, weil Jesus den Himmel geöffnet hat, weil Jesus uns dieselbe Herrlichkeit gegeben hat, die er vom Vater bekommen hat und weil er gesagt hat, hey, wer an mich glaubt, der ist da, wo ich bin, der lebt da, wo ich bin, der hat dieselbe Herrlichkeit. Wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Synchronisier dich oder ich sag anders, verbinde dich mit der Herrlichkeit Gottes und jeder Bereich deines Lebens wird synchronisiert mit dem Himmel. Amen. Jeder Bereich, deine Zeitplanung wird synchronisiert mit dem Himmel, dein Arbeitsablauf wird synchronisiert mit dem Himmel, deine Gefühle werden synchronisiert mit dem Himmel, deine Gedanken werden synchronisiert mit dem Himmel, deine Körperzellen werden synchronisiert mit dem Himmel, deine Organe werden synchronisiert mit dem Himmel, deine Nerven werden synchronisiert mit dem Himmel, deine Muskeln werden synchronisiert mit dem Himmel. Alles wird synchronisiert mit dem Himmel. In dem Moment, wo du sagst, okay, ich glaube es, ich bin da, es ist vollbracht, es ist geschehen. Unglaube, weg. Ich glaube es. Die Herrlichkeit Gottes gehört mir. Ich bin da. Ich bin in dieser Herrlichkeit. Und jetzt synchronisiere ich mich mit dem Himmel. Wenn du das möchtest, wenn du hier bist, du kannst gerade einfach mal aufstehen. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst dich auch einfach mal bereit machen. Und einfach, wenn es irgendeinen Bereich deines Lebens gibt, wo du sagst, Herr, hier möchte ich wirklich ganz neu synchronisiert werden mit dem Himmel, dann tu das einfach gerade jetzt mit mir zusammen. Lass uns das einfach tun. Lass uns wirklich einfach im Glauben das aussprechen. Lass uns das im Glauben ergreifen. Wie ergreift man es im Glauben? Indem man es spricht, indem man es sagt. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, hat Paulus gesagt. Wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet. Also sprich es einfach aus. Sprich mir einfach mal nach. Sag einfach mal, danke Jesus, dass du mir dieselbe Herrlichkeit gegeben hast, die du vom Vater hattest. Du hast deine Herrlichkeit verlassen und du bist den Weg des Leidens gegangen, bis zum Tod am Kreuz. Du hast dich trennen lassen vom Vater, damit für mich der Weg frei würde. Ich verbinde mich gerade jetzt im Glauben mit deinem Erlösungswerk. und damit mit der Herrlichkeit Gottes. Ich sage, die Herrlichkeit Gottes ist meine Herrlichkeit. Der Himmel ist mein Lebensraum. Und die Substanz der Herrlichkeit Gottes durchdringt jetzt jede Zelle meines Körpers, jede Faser meiner Seele, jeden meiner Gedanken, jede meiner Reaktionen, jedes meiner Gefühle. Deine Herrlichkeit durchdringt mich. Ich bin in deiner Herrlichkeit. Und ich werde jetzt synchronisiert mit der Herrlichkeit des Himmels. Danke für deinen göttlichen Shalom in allen Bereichen meines Lebens. Eins mit der Herrlichkeit Gottes. Du in mir, Jesus. Und du im Vater. Halleluja. Eins. Synchronisiert. Oh, ja, ja. Und jetzt streck einfach mal so symbolisch deine Antenne so aus. Weißt du, so deine Synchronisationsantenne. Synchronisier dich einfach mal. Weißt du, du musst einfach nur die richtige Frequenz, verstehst? Heutzutage hat man ja keine Radioantenne mehr so richtig, sondern man geht alles über Smartphone und was weiß ich. Aber früher hat man noch so Antennen ausgefahren, um einen Empfang zu haben. Ja? Also fahr mal deine Antenne aus. Halleluja. Synchronisation mit dem Himmel. Danke, Vater, dass ich gerade jetzt hier und auch über das Video, Herr, dass sich Körper synchronisieren mit dem Himmel, Herr. Danke, Herr, dass sich Seelen synchronisieren mit dem Himmel jetzt, Herr. Herr, danke, Herr, dass ich Lebensabläufe, Lebensausrichtungen synchronisieren jetzt mit dem Himmel, Herr. Herzen synchronisieren, Herr, mit deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass dein göttlicher Shalom sich jetzt breit macht, Herr. Wow. In jedem Einzelnen hier, jedem Einzelnen, der zuschaut und zuhört. Danke, dass dein Shalom, dein übernatürlicher Frieden, deine übernatürliche, göttliche Ordnung in allem, Herr, deine göttliche Ausrichtung, deine Schöpfungsordnung, Herr, dein hundertprozentiger Plan, Herr, in jedem Einzelnen von uns jetzt ausbreitet, Herr. Dass tief in unserem Innersten die Gewissheit, die Oberhand gewinnt. Ja, wir sind im vollkommenen, perfekten Willen Gottes. Mein Körper ist im vollkommenen, perfekten Willen Gottes. Synchronisiert mit dem Himmel. Meine Gefühle, meine Gedanken, mein Wille sind im perfekten Willen Gottes. Synchronisiert mit dem Himmel. Oi, oi, oi. Jede Minute meines Lebens, jede Sekunde meines Alltags, synchronisiert mit dem Himmel. Oh, eins mit der Herrlichkeit Gottes. Wo immer ich hingehe, geht die Herrlichkeit Gottes hin. Oi, wo immer ich hingehe, gehe ich in der Herrlichkeit Gottes und gehe ich synchronisiert mit dem Himmel. Danke dafür, Vater. Eieiei. Sag danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Ihr Lieben, das empfehle ich euch wirklich auch immer mal wieder so als so eine Routine auch, möglichst jeden Tag, sich wirklich bewusst zu synchronisieren mit dem Himmel, wirklich durch Glauben, verstehst du? Das ist nicht irgendeine Gedankenakrobatik, sondern einfach durch Glauben sagst du, okay, Jesus, du hast es vollbracht, ich glaube es. Deine Herrlichkeit hast du mir gegeben, ich bin da und jetzt bringt deine Herrlichkeit all mein Innerstes, mein Äußeres, mein ganzes Leben völlig in die Synchronität mit dem Himmel. Amen. Und dann kannst du in deinen Tag gehen. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt darfst du noch geben zum Schluss und darfst deine Finanzen synchronisieren mit dem Himmel, weil das ist auch ein Teil, der gehört auch synchronisiert, Halleluja. Nicht nur beim Geben übrigens, sondern generell. Ja, in allem, was du tust, auch mit deinen Finanzen, ist auch ein wichtiger Bereich deines Lebens. Also synchronisiert mit dem Himmel, Geld ausgibst, Geld einnimmst, Geld verdienst, all diese Dinge, die machen ja unser Leben aus. Also es ist wichtig, dass sie synchron sind mit dem Himmel. Halleluja. Und jetzt darfst du dich synchronisieren mit dem Himmel, indem du ihn fragst und sagst, Heiliger Geist, was soll ich geben gerade jetzt? Was sagst du mir aus der Herrlichkeit, dass ich geben soll? Und das werde ich tun, synchron mit dem Himmel. So wie er es mir sagt, so tue ich es. In Jesu Namen. Halleluja. Okay? Hast ihn gefragt? Dann können wir die einmal durchgeben. Und wir werfen die, entweder die Verpflichtungserklärung ein oder kannst ihn bar geben. Wenn du über Livestream zuschaust, die Infos werden eingeblendet für dich per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte. Synchronisier dich mit dem Himmel, auch in deinem Geben, in Jesu Namen. Okay, und während ihr gebt, können wir noch ein paar Zeugnisse hören, auch was Jesus so tut. Möchte jemand von euch hier gerade erzählen, was Jesus in den letzten Tagen vielleicht Starkes getan hat, ein Zeugnis? Hat jemand ein Zeugnis, Heilung, Befreiung oder was auch immer? Was hast du? Erzähl, ja, komm her. Ja, wenn du was hast, ein Zeugnis. Ein Geschäftspartner von mir, ein älteren Herr, seine Frau ist gestorben vor ein paar Monaten und der war in tiefen Trauer. Ja, und da habe ich ihn zufällig getroffen und ich habe gesehen, wie es ihm geht und habe ihn gefragt, ob ich für ihn was tun kann. Und da habe ich für ihn gebetet und während ich bete, kommt der Heilige Geist so stark, das spüre ich, und der fängt, ein älterer Herr, über 80, und das ist eine Persönlichkeit in dieser Branche, fängt an voll zu weinen. Ja, und das war so stark. Das war so stark, ja. Gott hat ihn berührt. Halleluja. Danke, Jesus. Möchte noch jemand was Starkes erzählen, was Gott getan hat? Ja, Diana, super. Also ich habe eine Arbeitskollegin und ich merke schon, sie lässt sich einfach lieben. Also bei manchen ist es einfacher, sie zu lieben, und sie lässt sich gern lieb haben. Und vor ein paar Monaten hat sie mir auch was sehr persönlich, Privates erzählt, dass sie jetzt seit über 10 Jahren die Pille einnehmen muss, um die Monatsblutung zu kriegen, und dass es einfach unschön ist. So. Dann dachte ich schon innerlich, wir müssen da beten, das geht gar nicht. Und dann habe ich sie gefragt, kann ich das machen? Und habe ich kurz die Hand aufgelegt und gebetet. Und vor einer Woche ungefähr kam sie dann auf mich zu. Ja, Diana, übrigens, ich muss jetzt meine Pille nicht mehr nehmen. Ich kriege es jetzt einfach so. Und das seit 10 Jahren zum ersten Mal. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, das ist echt ein Wunder. So stark. Halleluja. Hat noch jemand ein Zeugnis? Halleluja. Micha, okay. Ja, ich war ja im Krankenhaus, mir ging es nicht so gut. Aber was ganz krass war, was Gott da benutzt hat, ich konnte dafür viele Leute beten, ich konnte viele Leute auch ermutigen, die dann, ja klar, in meinem Krankenhaus ist mir jetzt nicht, weil es so ein tolles Hotel ist, halt auch Patienten, denen es sehr schlecht ging, und die waren dann hinterher richtig auferbaut, die haben dann gestrahlt, wo ich auch gedacht habe, Gott kann echt aus dem größten Mist wirklich was Positives machen für andere Menschen. Auch wenn man erst denkt, hä, warum bin ich jetzt in der blöden Situation oder so. Aber das ist einfach echt auch für einen selber dann auferbauend zu sehen, wie andere Menschen, wie es denen dann einfach besser geht. Und man soll es echt nicht unterschätzen. Amen. Preis den Herrn. So gut, ja, Gott macht echt aus Minus Plus. Das ist doch echt stark.